Ich möchte euch in diesem dritten Traum, eigentlich den hatte ich erst kürzlich im Januar, möchte ich euch hineinnehmen in was, wo eigentlich könnte man sagen, dass auch es wird regiert. Und ich möchte einsteigen mit etwas, das kannst du nicht wissen, Georg, aber du hast es schon heute angetönt, dass wir uns einmal vorstellen und vielleicht habt ihr ja auch eine Bibel mit euch und dass wir in die Offenbarung 1 hineingehen. Weil ihr wisst ja eigentlich, wie man den Geist, wie den Geist der Prophetie, wie man den fördert. Also eine Art ist, dass wir die Bilder und die Offenbarungen der Bibel kennenlernen. Wie Gott sich den Propheten in der Schrift offenbart hat. Und das sind auch unsere Bilder. Das waren ja nicht nur für die. Die waren auch für dich und mich. Und ich würde gerne diese Stelle anschauen mit euch aus Offenbarung 1, Vers 10. Ich lese einfach, weil ich bleibe dann nicht in allem stehen, aber da steht schon etwas ganz Wichtiges. Ich wurde vom Geist ergriffen. Ich wurde vom Geist ergriffen. Also der Geist Gottes hat da den Johannes ergriffen. Der war ja schon voller Geistes. Hat Jesus gekannt, hat ihn gesehen, da war er auf Patmos. Und der Geist hat ihn ergriffen. Spannend, oder? Am Tag des Herrn. Heute ist der Tag des Herrn, oder? Gut. Und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Die sprach: Was siehst du? Was fällt euch da ein? Was siehst du? Oder was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden: nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und Philadelphia und Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie großes Wasser rauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Du hast das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand. Und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Und da will ich eigentlich hin. Johannes sieht den Herrn, das ist klar, da könnte man jetzt viel sagen, aber dass der die Sterne, die Gemeinden in seiner Hand hält. Ich glaube, das müssen wir uns jetzt aufs Herz schreiben. Er hält die Gemeinde. Ich meine, die sieben Gemeinden stehen ja für die weltweite Gemeinde und sind einfach Schattierungen und Ausprägungen. Und es geht uns alles etwas an. Und übrigens steht jedes Mal, und wer Ohren hat, der höre, was der Herr der Gemeinde sagt, zu jeder Gemeinde. Das rührt mich an. Der Herr geht unter diesem Leuchter umher. Wisst ihr, wir identifizieren uns jetzt im Moment sehr, und das ist auch richtig, wir sind gekreuzigt, wir sind gestorben, wir sind hinabgestiegen mit ihm und wir sind auferweckt geworden mit ihm und wir sind aufgefahren mit ihm und sitzen zur Rechten Gottes mit ihm. 2,6. Das ist unser Platz im Geist, ja. Und er ist in uns drin, oder? Durch den Heiligen Geist wohnt der Vater und der Sohn in uns. Ja. Ja. Und jetzt möchte ich wie in diese Regierungsposition des Herrn hineingehen, und des Herrn der Gemeinde. Weil wir sind ein Teil dieser Gemeinde. Das eine ist unsere Ausrichtung, oder diese persönliche Ausrichtung. Das gilt aber auch. Wir müssen wissen als Gemeinde, wir sind in der Hand Gottes, jede Gemeinde. Es gibt die weltweite Gemeinde. Es gibt all diese Ausprägungen. Stell dir mal vor, wie wir reden, wenn wir wissen, dass die andere Gemeinde, die wir eigentlich nicht mögen und überhaupt nicht verstehen, wie die ihren Glauben leben, wenn der Herr die in den Händen hält. Da wird es gefährlich, oder? Und wie ist es, was jetzt, wie geredet wird im Internet und überall, wenn jetzt in den öffentlichen Medien oder wie jetzt über die Gemeinde geredet wird? Und der siebenarmige Leuchter repräsentiert ja die Gemeinde. Zusammen natürlich mit Israel. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt geht der Herr in diesen Gemeinden. Er ist da jetzt und er geht umher. Er ist der Herr der Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde. Gewaltig, oder? Er regiert. Das erfüllt mich mit ganz großer Ehrfurcht, weil ich einfach glaube, das ist eigentlich die Regierungsform des Herrn, die wir kennen müssen. Er liebt seine Gemeinde. Und wenn ihr das anschaut, hat er in jedem dieser Offenbarungen hat er einen Teil. Da gibt es eine Korrektur und da gibt es aber auch eine Hoffnung. Gibt es eine, nicht nur Korrektur, sondern da gibt es die Lösung. Immer. Und es gibt immer den Segen. Und ich kann immer wählen. Auch Sie können wählen. Und die beiden, die keine sogenannte Korrektur bekommen, die bekommen aber einen Trost und eine Wegweisung. Er wandelt in seiner Gemeinde. Wenn du dir jetzt die Kirchen, die du kennst, ansiehst und denkst, dass er da wandelt, ich weiß nicht, was es mit dir macht. Mit mir macht es etwas. Wie er es dann sieht. Und ich glaube, Jesus ist daran, seine Gemeinde zu reinigen. Wie wir übereinander sprechen, wie wir einander beurteilen, Weil, das können wir nicht brauchen, wenn dann dieser Strom wirklich kommt. Ich sag's euch, er kommt wie ein rushing river. Also es wird nicht einfach so sein. Die Schleusen des Himmels werden nochmal aufgehen. Und warum sage ich das? Er hat gesagt, seine Herrlichkeit wird größer sein. Ich habe das gehört, wir haben ein Jahr der größeren Herrlichkeit. Aber damit wir das verstehen können, müssen wir wissen, es ist der Herr der Gemeinde, der unter den Gemeinden wandelt, der die Gemeinde braucht, damit er seine größere Herrlichkeit ausgießen kann, damit sie Durchlauferhitzer werden. Durchlauferhitzer und in die Welt gehen. Dieser Herr, der die Menschen draußen genauso liebt, sie wissen es nur noch nicht. Und jetzt kann ich mich entscheiden, was ich höre. Ich nehme mal ein Beispiel mit unseren Freunden, die eine Fernsehstation haben und verschiedene Kanäle haben nach dem Iran. Also sind ganz persönliche Freunde. Er ist ein Iraner, die leben jetzt in Amerika. Sie ist Sängerin und wir kennen uns, weiß ich, schon 30 Jahre. Und Gott hat denen jetzt einfach so einen offenen Weg gegeben in diese ganze Erweckung, die im Iran stattfindet. Wir hören jetzt ja immer von all diesen scheußlichen Taten. Sie hören das auch, weil sie senden über, ich weiß nicht, wie das alles heißt, TikTok und all diese Dinge da, also diese Kanäle, Instagram und so. Das wird ja, die hören ja das. Die hören, die können hören, auch wenn alles abgeschaltet ist, die finden immer einen Weg. Und ich muss euch sagen, es findet dort richtig eine Untergrundbewegung an Erweckung statt. Ganz junge Leute leiten Gemeinden, ganz gewaltig, gleichzeitig zu diesen Abschlachtungen. Es prasselt alles ein auf sie. Sie sehen das, sie bekommen natürlich all die Hilferufe und bekommen all die, die telefonieren können, bekommen, kannst du beten und sie hören aber auch die vielen Zeugnisse, wie der Herr einfach hilft. Durch alles hindurch. Erscheint, sich verherrlicht, der weiße Mann, den sie dann nicht kennen und der ihnen wieder im Traum erschienen ist. Und. Warum sage ich das? Ich sage das, weil, wisst ihr, wir müssen hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Wir müssen unterscheiden, von was reden wir jetzt. Reden wir jetzt, ist also schon sehr schlimm, Irina, das gehört jetzt, war wieder das los und jetzt überhaupt. Und gell, das findest du auch, also die sind doch blöd, oder? Das ist einfach blöd. Das würden wir doch nie machen, oder? Wir müssten einfach ein bisschen mehr, ja. Also, versteht ihr? Das kann man überall lesen und leider kann man es zu wenig lesen, was wirklich passiert. Leider. Darum erzähle ich es euch. Aus erster Quelle. Und trotzdem werde ich euch jetzt nicht all die Gräueltaten erzählen, die die anschauen müssen. Sondern ich erzähle euch davon, was Gott macht und was er vorhat. Ich erzähle euch davon, dass er gesagt hat, ich komme mit Kraft. Das gehört zu dieser größeren Herrlichkeit. Also Jesus hat jetzt unabhängig von dem, was an der Konferenz da der David Herzog gesagt hat, hat er eben zu dieser größeren Herrlichkeit auch zu mir geredet und ganz vieles gesagt, was er jetzt schon viel mehr erlebt weltweit. Aber es wird zu uns kommen. Er hat zum Beispiel gesagt, die wiederherstellende Kraft und Gnade der Herrlichkeit, der herrlichen Gegenwart Gottes wird sich weit über unsere Vorstellungen und Meinungen hinaus einen Weg bahnen. Nicht wir bahnen, er bahnt. Und dann werden eben all diese gewaltigen Dinge passieren. Und etwas möchte ich noch herausschälen. Gott wird sich auch offenbaren, indem uns die Natur und die Kreatur hilft. Ihr werdet es merken. Wir sehen es in der Bibel. Zum Beispiel, erinnert ihr euch an die Geschichte von der Rote Cora? Also die haben ja Protest gemacht, ein Stamm hat Protest gemacht gegen Mose und hat zu ihm gesagt, was in jeder Gemeinde vorkommt, dieses Murren, wieso eigentlich nur du und du und du und wir nicht? Wir sind doch alle gleich. Stimmt, wir sind alle gleich, aber wir haben nicht alle die gleiche Beruf und die gleiche Bestimmung. Oder? Die gleiche Positionierung von Männern. Und trotzdem sind wir gleich. Oder? Und dieses Murren, das wurde so vorangetrieben. Da wurde einfach Mose und Aaron so in Frage gestellt, dass es dann, dass Gott gesagt hat, sie sollen sich versammeln vor ihm. Und dann hat sich die Erde aufgetan. Und diese ganze Rotte wurde von der Erde verschluckt. Das ist jetzt ein Beispiel. Aber wir sehen es auch in Offenbarung 12. Die Erde hilft der Brautgemeinde. Die Erde, die Natur, oder wie in der Kreatur. Wir wissen das aus der Geschichte. Wie viel haben Tiere schon den Wüstenvätern gedient? Oder wir haben eine Heilige in unserer Nähe, die heilige Ida. Andrea schreibt jetzt gerade ein Buch darüber, über die. Da weiß man, dass sie von einem Hirsch, sie wurde also quasi ausgestoßen. Sie war eine Adlige und wurde ausgestoßen, falsch beschuldigt und hat sich dann niedergelassen in der Nähe dieses Schlosses und wurde jeden Sonntag von einem Hirsch durch die Wälder begleitet zur Messe, also in den Gottesdienst. Und das weiß man, man weiß ja heute, das ist auch so, dass viele Klöster zum Beispiel gebildet wurden, weil Orte offenbart wurden den Heiligen durch Tiere. Das weiß man. Das sind nicht einfach Witze, sondern Gott braucht die Kreatur. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich diese Aufnahmen gemacht habe, das war so schön, ich habe geübt und das waren Fenster und ich konnte raussehen. Und ich habe Tiere gesehen, die standen auf ihren Hinterpfoten, so Häschen da, diese Feldhäschen, und die waren die längste Zeit da. Oder Vögel, die längste Zeit da blieben. Oder ich meine, ich habe jetzt noch, bei mir zu Hause habe ich Vögel, ich kenne die. Ich weiß, wenn die kommen, dann kommt der Vater. Ich kenne die, das macht was im Geist. Dann ist das eine Offenbarung. Und ich weiß genau, er will mir sagen, ich bin da. Jetzt war Gott, Freunde von uns aus Israel da, und wir haben geredet und dann kam dieser ganz große Igel, also es ist ein Rotschwanz-Milan, aber das sind für mich unsere Adler. Und der war wahnsinnig groß und ist groß. Ich nenne ihn den Vater. Und der hat im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben eine Fensterfront, und der ist dieser Fensterfront nachgeflogen. Und die ist so erschrocken und hat gesagt, also das ist ja ein Wahnsinnsvogel. Ich habe gesagt, ja. Es ist der Vater, der schauen wollte und dich stärken wollte. Ich wusste es. Das ist der Dienst und das kommt noch viel, viel mehr dazu. Und ich danke dir, Vater, dass du unseren Geist öffnest, dass wir für diese Zeichen, wir brauchen die Zeichen. Es ist ja so, dass wir sie brauchen, weil wir eben nicht einfach stark sind. Wir sind nur stark, wenn er stark ist. Und er will uns auch durch solche Zeichen stärken. Er ist heilig und er will heilig sein. Er wird alles mit einbeziehen, um uns zu dienen. Ist nicht schön? So, jetzt erzähle ich euch, ich hatte diesen Traum Ende Januar. Ich habe eine gefühlte Nacht, also wirklich, ich war die ganze Nacht in Hochzeitsvorbereitungen. Also ich habe keinen Mann im Fall. Also jetzt meine, ich hatte einen. Also Hochzeitsvorbereitungen, die waren da. Es wurden gewaltig viele Blumenarrangements gemacht. Es wurden Tische hergerichtet. Es wurden Räume hergerichtet. Es war einfach gewaltig. Alles auf Hochglanz. Und das Schöne war, der Vater des Bräutigams, der war auch da. Und der Vater des Bräutigams hat gar nichts gesagt, er war einfach da. Ist da umher, hat sich gefreut. Der Vater des Bräutigams hat sich gefreut. Das waren wunderschöne Hochzeitsvorbereitungen und alles war so harmonisch und hell und super und Erwartung. Und dann kam eine Stimme. Und ich habe die nicht gehört, aber ich habe sie im Geist gehört. Das gibt es ja, dass wir im Traum, im Geist die Stimme Gottes hören. Kennt ihr das? Oder wir können ja auch Dinge lesen, manchmal im Geist, die man eigentlich gar nicht lesen kann. Das ist möglich im Übernatürlichen. Also, und dann war die Anordnung im Raum. Alles, was noch im Weg ist, in diesen Räumen und überall, muss weggeräumt werden. Und alles, was ausgeliehen ist, also was wir irgendwo ausgelehnt haben und nicht zurückgegeben, muss zurückgegeben werden. Alles, was gestohlen ist oder was wir mal gestohlen haben, muss zurückgegeben werden. Und in dem Moment, wo diese Anordnung kam, hat es im Geist gemacht, whoops! Und es war eine total andere Stimmung. Und diese bräutliche Stimmung, diese Hochzeitsvorbereitungen, die waren plötzlich in einem sehr, es war eigentlich hässig, sagt ihr das auch, einfach ärgerlich. Die einen haben gesagt, waren auch, ach, ist doch gar nicht nötig. Das ist schon so lange her. Die anderen haben gesagt, will ich doch gar nicht wegräumen, das stört doch gar nicht, was ist denn los? Muss doch nicht weggeräumt werden, wir können ja so herum. Und die anderen haben gesagt, ja, ausgeliehen, ja, aber ich kenne ja den oder die oder was immer. Ist nichts. Es war richtig ärgerlich, richtig böse. In dem Moment, wo all das Gemurre und Gezeug und niemand hat was gemacht. Es war, nein. Hochzeitsvorbereitungen, ja. Aufräumen, wegräumen, in Ordnung bringen, nein. In dem Moment ging dann der Vater zur Tür. Und ich bin im Traum so erschrocken. Ich sehe es jetzt noch. Ich bin einfach gerannt und habe den angejuckt. Wisst ihr, wie das geht? Wenn ein Kind doch manchmal so den Vater anjuckt, anspringt. Oder? Hab den einfach, wups, auf ihn los. Und habe gesagt, du kannst nicht gehen, das geht unmöglich. Du kannst nicht uns, mich allein lassen. Geht nicht. Und dann bin ich erwacht. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, es war, naja, nicht gerade so wahnsinnig schön. Ich bin mit dieser Stelle erwacht aus Matthäus 22. Matthäus 22, da gibt es diese Geschichte. Da wird vom Himmelreich geredet. Und eigentlich von der Einladung zur Hochzeit. Und da heißt es, das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtet. Der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtet. Der Vater macht ja, seinem Sohn richtet er die Hochzeit aus. Unser Vater im Himmel. Und dann werden ja Gäste eingeladen durch Boten. Sagen, alles ist bereit, kommt, ihr seid eingeladen. Und dann kommt niemand. Die lassen sich nicht einladen. Und dann kommt ein zweiter Schub mit neuen Boten. Die sagen, also kommt, es ist alles bereit. Fleisch und alles ist bereit. Schon gekocht. Und das ist einfach ein großes Ärgernis. Und manche sind so ärgerlich, dass sogar die Boten umgebracht werden. Macht das Sinn für euch, was im Moment gerade geschieht? Ist die größte Christenverfolgung, die wir je hatten im Moment. Auf der Welt, weltweit. Und dann wird der Vater ärgerlich. Und dann sagt der Vater, bringt mir alle. Also einfach egal wer. Aber bringt sie einfach rein. Holt sie. Holt sie rein. Sie sind eingeladen. Und dann wird der Saal voll. Dann werden diese Räume gefüllt. Also. Und dann kommt der Bräutigam und sieht diese Gesellschaft an. Vielleicht ist es auch der Vater. Und sieht, dass einer da sitzt und sagt zu ihm, wie bist du hereingekommen hier? Und wisst ihr, was mit dem geschieht? Der hat kein hochzeitliches Gewand an. Und er verstummt. Das berührt mich sehr. Er verstummt, er weiß nicht, was antworten. Er weiß, er sitzt zwar da, aber er weiß nicht, wie er reingekommen ist. Und der Vater sagt, du musst wieder raus. So kannst du nicht da sein. Und ihr wisst, das hochzeitliche Kleid hat jetzt nicht mal zuerst was mit außen zu tun. Natürlich ist es das Kleid der Gerechtigkeit, aber es hat was mit innen zu tun. Das war keiner, der dein Sohn wurde, der dann eingeladen war. Steht dir? Da zu sitzen. Du kannst nur da sitzen, wenn du diese Gerechtigkeit, auch egal wo du kommst, wenn dein Herz diese Gerechtigkeit empfangen hat. Hochzeitlich geworden ist. Egal wie, ob das jetzt erst war oder, man sagt ja, die Ersten werden die Letzten sein. Oder ob das noch irgendwo schon lange ist, aber das hochzeitliche Gewand hat immer mit Gerechtigkeit zu tun und mit unserem Herzen. Immer. Ich musste so daran denken, wisst ihr, jetzt ist einfach die Zeit, wo unser Geist das hören muss, was der Geist der Gemeinde sagt. Und ich glaube, ja, wir haben diese goldenen Ströme, aber ich muss euch sagen, mit diesen goldenen Strömen kommt eine große Reinigung nochmal. Also auch für mich, zu uns, zu mir, zu uns allen. Und wenn wir uns verweigern, dieses Banale, ist ja banal, was auf die Seite zu räumen. Oder was ein Buch zurückzugeben. Natürlich sind das noch andere Dinge, aber. Oder was wir gestohlen haben, wieder gut zu machen. Wenn wir uns diese grundlegenden Dinge verweigern, dann werden wir kein hochzeitliches Kleid haben, sorry. Der Vater fragt uns. Wirklich, ich empfinde, es ist eine Bitte. Es ist die Hochzeit des Lammes. Hallo. Wisst ihr, und das ist eigentlich die Hochzeit des Lammes oder die Einladung zur Hochzeit des Lammes, die wir jetzt hören, hat immer mit der Gemeinschaft der Trinität zu tun. Immer. Es ist das Lamm, das im Zentrum ist, oder? Wie geschlachtet. Aber ich meine, da ist auch der Vater und da ist auch der Heilige Geist. Und mit dieser Einladung glaube ich, das will einfach der Herr, dass wir verstehen, ja, wir können jetzt schon am Tisch sitzen mit ihm. Können wir jetzt schon? Die Einladung besteht jetzt. Jetzt sind wir beteiligt an seinen Plänen. Jetzt sind wir erlaubt mitzuregieren. Ja, jetzt können wir aus dieser Position des Mitregierens heraus leben. Jetzt schon sind wir an diesem Wiederherstellungsplan beschäftigt, mit ihm beschäftigt. Und gleichzeitig sagt er, ihr seid Botschafter meiner Liebe. Ihr seid Botschafter, die eigentlich da sind, um meinen Traum zu verwirklichen und nicht euren. Und ich glaube, in diesem Traum wurde jetzt einfach diese Liebe auf die Probe gestellt. Auch auf die Probe gestellt, wo, also wir leben im Geist, wir fliegen im Geist, wir gehen in diese Räume hinein. Das ist das eine. Aber das andere ist, was machen wir mit, wie haben wir dieses hochzeitliche Kleid? Was bedeutet das? Was bedeutet es, gestohlenes, geliehenes zurückzugeben? Wisst ihr, es gibt auch geistliches Eigentum, das man stehlen kann. Ich kann auch Dinge stehlen und sie ausgeben als meine. Und dabei hat es jemand anders geschrieben. Und. Ich kann sogar Positionen stehlen. Ich kann mich in eine Ehe hineinstellen und stehle eigentlich dann der Frau oder dem Mann, den Frau oder die Mann, den Mann weg. Versteht ihr? Es geht sehr viel weiter, als einfach... Ich muss jetzt ein Buch zurückgeben oder ich muss, ich meine, ich habe erlebt jetzt aufgrund dieser Botschaft, dass Leute gesagt haben, ich habe wirklich in früheren Geschäft Dinge entwendet und ich habe gemerkt, jetzt muss ich das in Ordnung bringen. Sicher auch gemeint. Aber eigentlich geht es um viel, viel mehr und ich bitte einfach den Geist Gottes, was er sagt. Wisst ihr, in Jesaja 57 heißt es, macht Bahn, bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg meines Volkes. Jetzt könnt ihr sagen, das ist Israel. Wir sind das, wir sind gemeint, zusammen mit Israel. Wir sind auch gemeint. Weil ein Kapitel später kommt das Fastenkapitel. Wir sind jetzt gerade im Fastenmonat. Und da schreibt es, Da schreibt da der Jesaja, ein Fasten ist, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast, gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Und dann in den Versen 8 und 9 sagt er ganz klar, wenn du das machst, sagt er, dann kommt Vergebung, dann kommt Heilung, dann kommt Befreiung, dann kommt der Einzug in die Herrlichkeit und die Erhörung unserer Gebete. Manchmal fragen wir uns, ja, warum ist denn da nicht mehr? Manchmal liegt es an diesen ganz kleinen Dingen, glaubt's mir, wo der Geist uns manchmal einfach mahnt und wir übergehen es einfach. Ich glaube, das sind diese kleinen Dinge. Ich meine das gar nicht moralisch. Überhaupt nicht. Sondern ich glaube, es ist wie eine Einladung, dass der Strom fließen kann. Es ist eine Einladung, dass die Kraft kommen kann und dass das, wo wir, was uns bewusst ist, dass wir das tun, damit der Vater in diesen Vorbereitungen bleibt. Merkt ihr? Oh, oh. Ohne Vater gibt es diese Vorbereitungen nicht. Und das heißt, wenn wir Jesus sehen, sehen wir ihn, der Vater, und doch will Jesus uns zum Vater führen. Diesem Vater, des Herrn Jesus Christus und mein Vater, unser Vater, der, in dem diese Tiefen der Gottheit verborgen liegen, oder? Und das ist der das sagt, komm, räum doch das weg. Weißt du, es steht nur meiner Liebe im Weg. Und wir denken immer, ui, ui, ui, nein. Ich habe keine Uiuiui-Botschaft. Ich habe eine Liebesbotschaft. Und das ist die Liebe Gottes, dass er uns sagt, dann tut, was ich sage. Ist auch Liebe. Wir haben es einfach manchmal vergessen. Wisst ihr, ich finde es auch so schön, dass oder im Moment wird ja so viel an Leitern herumgemacht und gezerrt und so. Und für mich ist Jesus eigentlich das Beispiel. Er hat immer weggeräumt, hat zugedeckt, hat den Jüngern geholfen, dass sie zurechtkamen, hat eigentlich ihnen geholfen, dass sie groß wurden. Ich nenne das dienende Leiterschaft, oder? Er hat ihnen den Weg gezeigt, wie Wegräumen geht, also auch als Leiter, über das Persönliche hinweg. Wegräumen und fördern, dass die anderen hochkommen können. Anregen. Ich gebe euch jetzt auch noch drei Anregungen zum Schluss. Wie kann das gehen, dass ich meinen Stand behalte, weitergehe? Also erstens denke ich, es ist Jesus vor Augen haben. David sagt, ich habe Jesus alle Zeit vor Augen. Alle Zeit. Psalm 16. Immer. Sind wir wieder, oder? Dieses intime Leben, dieser intime Austausch in allem. Was würdest du jetzt machen? Oh, jetzt. Ich habe keine Weisheit. Oder was immer auch. Einfach immer. Möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Das Zweite ist, ein Lebensstil der Dankbarkeit entwickeln. Für das, was wir haben, dann gibt es mehr. Das ist ein Geheimnis. Undankbare Leute, denen schenkt man auch nicht gerne was. Habt ihr das auch schon gemerkt? Aber rein im Natürlichen, wenn du jemandem was schenkst, dann sagst du, ah, merci. Ja, ich kann ja nicht erwarten, dass der dann mir um den Hals fällt. Aber Es macht was. Warum lernen wir den Kindern, dass sie Danke sagen für etwas? Es schafft eine Kultur und es schafft ein Klima. Du kannst dein Klima bestimmen durch Dankbarkeit. Für das, was wir haben, nicht für das, was wir nicht haben. Für das, was wir haben viel. Und ich habe entdeckt, dass das Sprachengebet mir da sehr viel hilft. Es gehört für mich zusammen. Wenn ich nicht mehr weiß, was beten und ausgedankt habe, weil mir nichts mehr einfällt, dann, ja. Aber ich kann manchmal auch wieder eine Kultur entwickeln, dass ich für jeden Tag will ich für drei Dinge danken, den nächsten Tag für vier Dinge, den nächsten Tag für fünf. Ich kann das entwickeln. Und ich trage damit bei für meine Liebesgemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und mir hilft das Sprachengebet dabei sehr. Also wer das noch nicht hat, der bekommt Gebet. Ja, weil es ist auch eine Quelle. Wir haben von Offenbarung gebetet. Aber wenn wir mehr Offenbarung wollen, dann glaube ich, hat das etwas mit dem Mehr an Sprachengebet zu tun. Auch. Die dritte Sache ist Wort Gottes und Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, das Wort und eben diese Bilder entwickeln sich mit der Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Also wenn wir die Schrift mit dem Geist zusammen lesen, formt sich in uns dieses Wort, dass wir es selber werden. In mir wohnt dieser Gott, der durch die Gemeinden wandelt. Der wohnt in mir, ich kenne ihn. Ich kenne sicher nicht alles von ihm, aber ich kenne sein Herz für seine Leute und für seine Gemeinde, die er liebt. Ich glaube, so können wir da etwas mit uns, das Wort muss unser Schatz sein. Lernt Wort, muss ich euch nicht sagen. Zu euch kommt immer der Heavenly Man. Das ist etwas für mich. Also ich meine, dieser Bruder Jung, der ist ja Schrift. Ja, wirklich. Ich sage immer zu meinem Jesus, ich möchte auch Brot werden, sein. Ich möchte auch, dass das so ist und lebt in mir. Und selbstverständlich noch das Abendmahl. Leute, wir müssen das Abendmahl nehmen. Wir müssen den Leib essen. Und wenn wir es lernen, den Leib zu essen, des Herrn Jesus, den ganzen Leib, nicht die Hälfte stehen lassen, dann lernen wir auch den Leib zu lieben, den unbekannten Leib. Ich meine damit den Leib Jesu, den weltweiten Leib Jesu, wo die Juden dazugehören, die Jesus lieb haben. Dann lerne ich das Fremde zu essen. Das ganze Lamm mussten sie essen. Und mit diesem Essen gingen sie dann auf den Weg in die Freiheit. Wir sind in der Freiheit. Wie viel mehr brauchen wir das Lamm, damit wir dann hineinwachsen können in dieses Verwandeltwerden, in die Gesinnung des Lammes. Versteht ihr? Da geschieht etwas, wenn wir das Abendmahl nehmen, wenn wir ihn ganz essen im Bewusstsein, den wir noch nicht kennen auch, der uns noch fremd ist. Und das ihn trinken. Immer wieder diesen Bund erneuern. Immer wieder wissen, wir gehören zusammen. Ich bin nicht allein. Hallo? Bin nicht allein. Es hat einige, die fühlen sich manchmal sehr allein. Auch hier. Ich kenne das auch. Wisst ihr, man kann sich manchmal auch in einer Ehe allein fühlen. Und wir sind ja auch allein vor Gott. Das ist so. es gibt Momente, wo wir allein sind. Und dann müssen wir wissen, dass wir nicht allein sind in uns drin. Und das abrufen können und uns vereinigen in diesen Bund hinein. So gehen wir dann um mit unserer Seele. Die sich allein fühlt, ist ja manchmal auch eine Tatsache. Steht ihr? Und da ist das Abendmahl eine gewaltige, gewaltige, wunderbare Hilfe. Jetzt würde ich gerne noch beten. Ich würde zuerst gerne beten für dieses Alleinsein, weil ich sehe es einfach hier als etwas, ich fühle mich allein, so heißt denn das. Ich werde nicht verstanden. Ich muss da allein durch. Er, sie glaubt mir nicht, da bin ich allein. Versteht ihr? Das macht was mit uns. Das wollen wir Jesus jetzt noch geben. Und wollen empfangen, dass wir nie, er hat gesagt, ich lasse euch nicht allein. Ich bin immer da. Aber das ist genau dann da, wenn du dich so fühlst. Nicht da, sondern in die Situation hinein. Und Vater, ich bete gerade, dass dieser Geist der Einsamkeit die Einzelne richtig gefangen hält. Ich finde, es ist wie ein Waisengeist, dass man noch so ein Weise ist und nicht weiß, man ist wirklich Sohn Gottes, Tochter Gottes, von Ewigkeit her erwählt. Vater, ich bete jetzt, dass du hineinkommst in die Wahrheit des Alleinseins. Du bist die Wahrheit, dass es sich so anfühlt. Und Vater, wir sind bereit, dir diese Herzenstüre aufzutun und zu sagen, ja, Jesus, du darfst da genau da hinein, wo ich mich allein fühle, verlassen fühle, wo ich nicht ganz genau weiß, gehöre ich wirklich dazu, wo ich manchmal an meinem Alleinsein oder dass ich nicht verheiratet bin oder nicht mehr oder geschieden, dass ich da manchmal verzage. Und Jesus, wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst jetzt. Auch da, wo wir in unseren Ehen allein sind. Auch mit all dem, Vater, was nicht eingepflanzt ist und noch ein Waisenkind ist, diese Teile in uns, die laden wir jetzt ein, dass sie hineinkommen in diese Sohn- und Tochterschaft. Ich danke dir, Vater, dass du da jetzt tief heilst. Ich binde auch im Namen Jesu Christi diesen weisen Geist, der eigentlich ein antigöttlicher Geist ist. Ich binde dich im Namen Jesu Christi unter dem Schutz des Blutes. Und er muss jetzt weichen und gehen dahin, wo Jesus bestimmt hat. Und anstelle kommt dieser Geist der Sohnschaft, der in uns sagt, Abba, lieber Vater. Das sagen wir jetzt, Abba, lieber Vater. Danke, dass du dich hier jetzt lagerst. Ich segne euch, dass ihr in der Gewissheit geht. Ich habe jetzt schon dieses Hochzeitliche gewonnen. Und das, was ich noch weiß, das mache ich. Und tue ich. Und bringe ich in Ordnung. Amen. Amen. Ja, wow, das war tief. Oh. Preis den Herrn. Oh. Es geht alles darum, dass du tiefer in Jesus hineinkommst. Es geht alles um die Gemeinschaft mit ihm. Tiefer, tiefer in der Vereinigung mit ihm. Du bist eins mit ihm, positionell, aber es muss mehr und mehr Realität werden in deiner Seele. Halleluja. Alles geht darum. Also es kann von der Seite, der Heilige Geist zieht immer in die gleiche Richtung. Es ist so. Egal, wie du es angehst, aber darum geht es ihm, das ist sein Herz, dich in diese Einheit reinzuziehen. Wow. Preist den Herrn. Weißt du, das sind letztendlich, ich dachte also, als Lido das sagte mit dem Traum, mit den Dingen, die aufgeräumt werden sollen, dachte letztendlich, es kam mir so vor, auch wie wenn Gott sagt, ja, eigentlich sind es oft Kleinigkeiten, es sind wie Kleinigkeiten. Eigentlich sind es Kleinigkeiten und trotzdem sind sie so entscheidend. Und trotzdem entscheidet sich an diesen Kleinigkeiten, auch was unser Herz angeht, entscheidet sich einfach unsere Beziehung. Halleluja. Ah, jetzt kommt's. Preis den Herrn. Amen. Ja. Also ich setze mich gerne wieder hin. Nein, nein, aber ich habe im Worship noch was gesehen, das muss ich so loswerden. Ja. Sonst war ich nicht gehorsam. Nein, ich habe gesehen, wie blaue Mäntel vom Himmel gefallen sind. Und die, also eigentlich mussten sie willkommen geheißen werden. Jetzt müssten wir uns fragen, was ist die Farbe blau? Weiß das jemand? Offenbarung. Das ist eigentlich das, was du nachher gesagt hast. Ist die Bestätigung. Ich glaube, es ist der Geist der Offenbarung. Ja. Und wir dürfen so ein, wir dürfen das empfangen und sagen, ja, ich empfange diesen Mantel. Das heißt jetzt nicht gerade ein Prophetenmantel. Versteht mich richtig, es kamen einfach, sie kamen als Mäntel herunter, um zu zeigen, ich darf mich einhüllen lassen, dass das in mir mehr wird. Amen. Und ich segne euch damit, dass wer das spürt, dass ihr das auch empfängt. Amen. Im Namen Jesu. Halleluja. Ich glaube ganz stark wirklich, dass das hatte ich heute Morgen empfunden im Gebet. Ich hatte empfunden, dass Gott uns heute Abend wirklich eine Zuteilung geben möchte vom Geist der Offenbarung. Ganz stark. Und ich habe selber gespürt, als ich gerade meine Augen geschlossen habe, während du gepredigt hast, habe ich plötzlich Dinge gesehen. Ich dachte, wow, das Hammer. Ja. Also du kannst wirklich da reingehen. Du nimmst es einfach im Glauben. Du ergreifst es im Glauben. Greif einfach mal rein, nochmal im Glauben. Halleluja. Und sag einfach mal, danke, Vater, für den Geist der Offenbarung. Ich empfange ganz neu eine neue Dimension vom Geist der Offenbarung. Ja. Jetzt nimmst du es, sagst, jawohl, Herrlichkeitsgymnastik kennt ihr ja. Reingreifen und im Glauben ergreifen. Halleluja. Reingreifen und im Glauben ergreifen. Du kannst auch eine zweite Dosis Offenbarung reingreifen. Das geht auch. Dann wird es Gymnastik. Ja, manche sind ganz gierig. Halleluja. Amen. Das ist so. Preis den Herrn. Amen. Hast du empfangen? Halleluja. Preis den Herrn. Dann lass uns jetzt wirklich in diesen Boden auch der Offenbarung hineinsehen. Vielen Dank, liebe Lilo. Das war wunderbar. Wirklich so ein Genuss. Echt Hammer. Lass uns wirklich da hineinsehen, weil die Bibel sagt uns ja auch, wenn wir hineinsehen oder mit dem Maß, auch in dem du in den prophetischen Geist, auch in den Geist der Offenbarung hineinsähst, mit dem Maß wird dir wieder zugemessen, auch vom prophetischen Geist. Also nicht, dass du dir was kaufst, aber es ist einfach eine Sache des Herzens. Ja. Mit dem Maß, mit dem du hineinsähst, mit dem Maß wirst du auch ernten von dem Geist. Und ich glaube, dieser Geist ist heute Abend ganz stark hier. Dieser Geist der Offenbarung ist ganz stark hier. Ich glaube, dass einige verstärkt Träume haben werden, nächster Zeit. Ich glaube, dass einige verstärkt auch nochmal verstärkt Dinge sehen werden. Auch einige hier, die vielleicht bisher gar nicht so die Seher waren, na, wo du sagst, ja, ich bin eigentlich nicht so der Seher, ich bin mehr so der Fühler oder der Hörer oder was auch immer. Preist den Herrn. Du wirst mehr sehen. Trotzdem. Amen. Es ist immer gut, auch Neues dazu zu bekommen. Leg dich nie fest, einfach, ja, ich bin mehr das. Weißt du, du kannst alles haben, wonach du dich ausstreckst. Amen. Und einige werden beginnen zu sehen. Zu sehen muss man aufpassen als Schwabe. Sie werden beginnen zu sehen, gell, Fabian? Sie werden beginnen zu sehen, die bisher nie gesehen haben. Amen. Halleluja. Und da säst du jetzt hinein. Amen. Du säst ins Sehen. Das ist eine Übung für einen Schwaben, die nicht so leicht ist. Zu sagen, ich sähe ins Sehen. Ja, ich würde eher sagen, ich sähe ins Sehen. Aber du säst ins Sehen. Amen. Weißt du, Herrn. Also, frag den Heiligen Geist, was du säen sollst ins Sehen. Und dann tust du es. Amen.